Dagegen ist Ihnen das Zeigen der jüdischen Farben gestattet. Die Ausübung dieser Befugnis steht unter staatlichem Schutz. Paragraph 5. Wer dem Verbot des Paragraph 1 zuwiderhandelt, wird mit Zuchthaus bestraft. Indem ich Sie, meine Herren Abgeordnete, bitte durch Erheben von den Sitzen diesen Gesetzesanträgen Hitler, Göring, Hess, Frick und Genossen Ihre Zustimmung zu geben, stelle ich hiermit fest, dass alle drei Gesetze, wie nicht anders zu erwarten, gemäß der neuen Geschäftsordnung einstimmig angenommen sind. Mein Führer, mit dieser Annahme dürfen wir Ihnen gleichzeitig, wenn überhaupt möglich, den Dank abstatten, den heute das deutsche Volk empfindet für diese säkularen Gesetze, die Sie dem Volke für sein Glück und für seine Zukunft geschenkt haben. Wir vermögen den Dank, mein Führer, nicht in Worte auszusprechen. Wir vermögen auch nicht, unsere Treue und unsere Zuneigung zu Ihnen durch Worte zu dokumentieren. Alles, was an Dank, an Liebe, an glühendem Vertrauen zu Ihnen da ist, mein Führer, das ist Ihnen heute aus Hunderttausenden von Augen entgegengeleuchtet. Ein ganzes Volk, eine ganze Nation fühlt sich heute stark und glücklich, weil in Ihnen, diesem Volk, nicht nur der Führer, weil in Ihnen, dem Volk, der Retter entstanden ist. Männer des Reichstages, Sie aber bitte ich, sich des Ernstes dieser Stunde und seiner ungeheuren Bedeutung bewusst zu sein. Bedenken Sie, Jahrtausende alte Sehnsucht der Deutschen ist durch den Führer zur Wirklichkeit geworden. Ein Volk, ein Reich, ein Führer und darüber unsere Flagge, unser Feldzeichen, unser Hakenkreuz. Unser Führer, dem Retter und Schöpfer, Sieg, Heil! Sieg, Heil! Sieg, Heil! Die Sitzung ist geschlossen.